willkommen zu einer neuen Folge des Bookala Podcast. Ich bin der Adam. Ich bin Sophie. Ich bin Sandra. Ich bin Fabi. Wir reden heute wieder über Kindheitsserien. Vorab möchte ich mich entschuldigen, dass wir so einen langen Zeitraum nichts veröffentlicht haben. Das lag erstens daran, dass ich ohnehin nicht veröffentlichen konnte und dann jetzt, was folgt, werdet ihr, glaube ich, verstehen können, weshalb ich erstmal diesen Podcast jetzt machen wollte. Nämlich direkt Teil 2 des Kindheitsserien-Podcasts an den ersten dranhängen, weil in den Medien habt ihr sicherlich mitbekommen, was passiert ist mit der Annelie, die bei unseren letzten 2 Podcasts mit dabei war. Und wir möchten sozusagen jetzt noch in Gedenken an sie diesen Podcast an sie widmen. Möchten jetzt nicht ins Detail auf alles eingehen, aber wir möchten einfach nur sagen, dass wir eine sehr schöne Zeit mit ihr hatten und es einfach toll war. Und ja, möchten in diesem Podcast an sie gedenken. An ihre lebensfrohe Art, die sie durch ihre Gespräche über Kindheitsserien besonders gerne ausgelebt hat. Und diese Diskussionen, die darauf folgten, immer äußerst spaßig waren. Ja, sie... Ja, ihr müsst jetzt auch nicht unbedingt noch was dazu sagen, das wollen wir nur kurz am Anfang gesagt haben. Und jetzt fangen wir eigentlich schon direkt mit dem richtigen Podcast an. Wir wollten nur kurz, dass ihr das auch wisst und... dass wir sie vermissen werden. Dass wir sie vermissen werden und im Kopf haben die ganze Zeit und... ja. Jetzt gleich mit der Trauer zu brechen, fange ich einfach ganz brutal mit dem ersten Thema an und ich schaue kurz durch, was ich nehmen kann. Ich nehme Lilo und Stitch. Erstmal die Frage an euch alle. Habt ihr Lilo und Stitch gesehen? Nicht so detailliert. Ich auch nicht detailliert, aber ich fand's geil. Weil ich mochte das Mädchen, die Lilo war das, glaube ich, oder? Ja. Die mochte ich irgendwie nicht. Die war toll. Stitch war dieses hässliche blaue Vieh. Ich fand das toll. Stitch fand ich toll, aber das Mädel mochte ich halt nicht. Und mit den anderen Personen konnte ich erst recht nichts anfangen. Der Onkel war denn ja auch ein Alien? Na, der sich die erfunden hat? Das war dieser... Der Jabba oder so. Ja, irgendwie so hieß der Dicke und dann gab es noch diesen dünnen Typen. Der ja, Blickli. Mit der einen Augen, mit dem einen Auge, der Blickli. Gelbe. Genau, also jetzt kurz, um es zusammenzufassen, Lilo und Stitch ist eine, ich glaube sogar Disney-Zeichentrickserie. Ja. Also könnte man sogar sagen, Lilo ist eine Disney-Prinzessin. Ja, Lea ist ja jetzt auch eine Disney-Prinzessin von Star Wars. Ja. Egal. Jedenfalls, so ein hawaiianisches kleines Mädchen lebt in Hawaii, logischerweise. Und über die Welt, glaube ich, sind so komische Alien-Monster verstreut. Kreaturen, die so, halt einer erschaffen hat. Genau, genau. Und einer davon, Stitch, dieses blaue, aufgedrehte Wesen, ist halt ein Freund von der Lilo. Und die beiden helfen, glaube ich, dabei, alle einzufangen von diesen Wesen, die verteilt sind. Genau, und wegzuschicken. Und es waren, glaube ich, Experimente von dem Dicken, von dem Jabba. Und das war doch so, dass diese kleinen Kügelchen aktiviert wurden, wenn Wasser drauf kam. Hm. Und die beiden mussten die eben einfangen, weil die erst böse waren. Dann machen die eben sowas wie ein Freundschaftsabkommen und dann suchen sie irgendwie einen Job, den sie erledigen können. Ja, irgendwie so war das. Und dann gab's doch immer diese zwei bösen Gegenspieler, diesen gelben. Der was Sandwiches macht. Genau, der war irgendwie ganz nah mit dem Stitch verbandelt. Der war, glaube ich, da 625 und Stitch war 626. Irgendwie so war das. Und der eine konnte sogar reden, der gelbe. Und der hatte ja noch zum Kompagnon so einen großen, bulligen Hai. Der Gantu. Der sah aus wie so ein Hai, irgendwie so ein bisschen. Sandra freut sich gerade drüber, dass sie komplett Fachexpertin auf dem Thema ist. Aber genau, und einfach eine sehr lustige Serie. Ich habe die auch nur geguckt, als ich ziemlich klein war, aber ich habe die immer mit größter Freude gesehen, weil es immer sehr, sehr spaßig war und Stitch war ein total cooler Charakter. Ich wollte auch einfach immer in Hawaii sein, weil ich das so cool fand mit dem Strand und dem Dschungel und dann waren die immer im Wasserfall, das fand ich toll. Und da war aber dieser fette Typ, der immer sein Eis fallen lassen hat. Hat er? Ja. Der Erfinder? Nee, der fette Typ. Das war so einfach nur ein Tourist mit Sonnenbrille und Sonnenbrand und hat immer sein Eis fallen lassen. Das ist quasi so ein Running Gag durch die Folgen durch. Ja, wahrscheinlich ein Deutscher. Ja, und die hat ja auch nur mit ihrer Schwester zusammengelebt, ne? Die Nani. Stimmt, die große Schwester, ja. Genau, die große Schwester und dann sie als Kleine nebenher. Und irgendwie hat die ja auch dort. Die wusste doch aber auch, dass das anderes Aliens sind, oder? Die wusste das. Genau, aber die anderen Menschen, die wussten das nicht, ne? Die mussten immer davor geheim gehalten werden. Ja, die mussten beschützt werden, auch teilweise, als die noch böse waren. Ja. Und der Plickli und der Ja. Oh, wir haben es. Hä? Irgendwo brennt es anscheinend, die Sirene draußen geht. Oder was auch immer. Aber wir können weiterreden. Also der Plickli und der Petita, die haben sich ja immer so verkleidet, wie zum Beispiel der Plickli hat immer so Perücken genommen, hat sich so richtig wie so eine Frau verkleidet. Der hat sich immer als Frau verkleidet, genau. Ja. Und der Petita hat einfach nur eine Krawatte umgemacht, das war's. Hatte der nicht auch 6 Augen oder so? Ja. Aber so klein, und der hatte so kleine Öhrchen, der war so ein bisschen wie so ein Hippo. Ja, ja. Der sah ein bisschen aus wie ein Hippo, auf 2 Beinen. Tatsächlich. Das war ja... Aber ich kann mich so gar nicht mehr richtig groß an die Storys erinnern. Wie schon gesagt, nur dass der eine Typ die ganze Zeit Sandwiches gefressen hat und der andere total böse war. Aber sonst habe ich die sehr gerne geschaut, die Serie. Und ja, auf Super RTL kamen die immer. Mhm. Und dann immer früh am Wochenende, wenn man früh aufgestanden ist vor dem Fernseher und zack, geschaut. Was auch auf Super RTL kam, aber vormittags irgendwann, glaube ich, das war LazyTown. Und da wird es hier, glaube ich, ein paar Diskussionen geben, weil... ich hab's gehasst. Genau, Adam hat's gehasst, ich hab's geliebt. So ein Scheißdreck. Ich hab's geliebt. Schwachsinn. Ich fand's so toll. Ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall. Eigentlich ist es totaler Stuss, weil da ist eben dieses pinke Mädchen. Also ein ganz normales Mädchen mit pinken Klamotten und pinken Haaren. Und sie war noch so ziemlich die Normalste dort. Ja, alle, im Grunde genommen war sie ja nur Mensch und dann noch nee, Sportakus. Und der Böse. Und Freddy Faulig. Freddy Faulig. Die waren die einzigen Menschen. Und die anderen waren alles Puppen. Nee, so die sahen ein bisschen aus wie bei ja. Wallace und Gromit, diese so, ja. So in der Richtung. Und jedenfalls die Story, die ist eigentlich ganz einfach, weil der Sportakus, der hat eigentlich immer nur geholfen, die Leute fit zu halten. Und es war eigentlich nur eine Motivation für die Kinder, dass die rausgehen und Obst essen und Sport machen. Aber dabei, wenn die Serie geguckt haben, saßen die ja auch drin und haben Fernsehen geguckt. Eigentlich völlig kontraproduktiv. Total. Und das war eben auch der Sportakus, das fand ich immer so toll. Der hat dann so ein Leuchtding auf der Brust gehabt, das immer geleuchtet hat, wenn irgendwer in Gefahr war. Ich fand seinen Zeppelin in der Tat ziemlich cool, wo der ja, der Zeppelin ist der dann nicht immer mit einem wie nennt sich's, mit einem Sprungbrett runtergesprungen, einfach in unter ja, anderem. Ja, manchmal ist er auch mit so einem Surfboard darunter und keine Ahnung. Aber wie jetzt sportlich ist. Auf jeden Fall konnte der in seinem Zeppelin, wenn der Flickflack und so gemacht hat, hat er immer sein Essen zusammengestellt und alles. Ja, das cool. Ey, das war immer cool. So übertrieben, wie er da Flickflack und zack, zack und bang. Und aber der Schauspieler von dem Sportakus, das ist tatsächlich auch der Produzent der Serie. Ach, ja. Kann ich mir vorstellen. Die hatten auch anscheinend irgendwie so eine Faszination für Schnurrbärte, oder? Die ja. Freddy Faulig hatte doch auch einen, oder? Ja, Freddy Faulig hatte irgendwie auch so ganz getreten, wie so böse, und Sportakus hatte nur einen, so normalen, ja, oder? Ja. Aber der Freddy Faulig, der war auch immer so blöd mit seinem komischen Kostüm. Das war und dann immer ist so der lustig. Immer hoch und wollte, dass die nichts machen. Ich dachte immer, also ich habe lange Zeit vermutet, dass Freddy Faulig und Sportakus vom gleichen Schauspieler gespielt wurden. Mhm. Aber ich habe nachgeguckt, nee. Aber nee, diese Serie, ich kann keinen Punkt drauf legen, aber keinen Finger drauf legen. Aber irgendwie, erstens ist es total suspekt. Es gibt 3 Menschen und nur Puppen. Entweder hatten sie irgendwie nur 4 Leute zur Verfügung. Das ist eine billige schwedische Produktion. Ist wirklich schwedisch? Ja, schwedisch oder dänisch. Ah, aber das sieht so, und die Leute sehen so gruselig aus, und die sind aber auch alle, die Menschen sind halbwegs gerissen. Das Mädel ist halt der Protagonist, mit der man sich assoziieren soll. Und dann gibt's noch Sportakus und den Bösen. Und dann gibt's diese ganzen dummen Nebendarsteller, also die wirklich, die ganzen Puppen sind einfach irgendwie geistig ein weniger bemittelt. Die sind alle nicht schlau. Der dümmste ist dieser Meini, ja. Der immer ja. Nur meins, meins, meins gemacht hat. Aber Pixie oder Pixel? Pixie. Ja. Der war cool. Wenn ich zurückdenke an die Serie, das macht mir Schmerzen. Ich hab das so geliebt. Also ich mochte es vermutlich deswegen, weil die immer gesungen haben. Und das war ja so schlimm. Diese Stimme von dieser pinken Frau, die war einfach... Stephanie, ja. Wusstet ihr, dass die Schauspielerin jetzt ersetzt haben? Also dass die neue Folgen gedreht haben? Ja, das habe ich mal gesehen. Und ist sie sogar nicht sogar ein bisschen dunkelhäutig oder so? Ich weiß nicht, auf jeden Fall sieht die irgendwie jünger aus als die andere. Und auf jeden Fall ist jedenfalls das doch... sieht die jetzt total doof aus. Keine Wieso Ahnung. Brauchen wir eine Fortsetzung? War das Thema nicht abgehandelt? Nee, das war einfach, weil die eigentliche Stephanie, die ist zu groß geworden. Die hatten die Puppen noch irgendwo rumliegen, da haben sie gesagt, ach komm, wir haben noch 500 Euro. Komm, machen wir mal. Machen wir noch eine Staffel. Und auch immer diese Häuser, die so komisch schräg waren und gebogen und ja. Alles. Und, oh. Das war komisch. Freddy Faulich hat doch immer unter Erde gewohnt, ne? Und Spartacus halt im Himmel. Ja. Ich mochte die Serie. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich fand's komisch, dass sie pinke Haare hatte. Pinke, ja, alles pink. Ja, und alles. Kleid und alles, also Stunden. Ihr Kleid war, ja genau. Turnschuhe. Und Spartacus war komplett blau und Freddy Faulich irgendwie braun. Nee, schwarz. Lila. Dunkelrot, dunkelblau, nee, es war so lila. Und ja, irgendwie dunkel. Ja. Dunkelrosa, glaube ich. Aber die Stefanie hatte sogar ein pinkes Zimmer und ein pinkes Tagebuch, was in ihrer pinken Umhängetasche immer dabei war, wo sie reinschreiben konnte. Was passiert ist an was passiert ist tagsüber in Lazy Town? Alleine der Name Lazy Town. Ja, ja. Come on. Das Lied war am besten. Jetzt geht's los in Lazy Town. Fürchterlich. Ich habe eine CD davon. Oh. Das war jetzt gut. Ja. Ich habe, wie gesagt, ich habe es geliebt. Oh Gott. Und was lieben wir noch? Jeder kennt es, jeder hat es gespielt. Pokémon! Oh, Pokémon, weg. Eigentlich müssen wir jetzt anfangen zu singen. Pokémon! Ich will der Allerbeste sein. Ich kenne die Gefahr. Okay, bei Pokémon kann ich nicht mitreden. Ich habe ein Spiel gespielt, auch vielleicht bis zur Hälfte, weil ich da nicht weitergekommen bin. Wegen so einem komischen Idioten, aber von der Serie habe ich überhaupt keine Ahnung. Gespielt habe ich gar nicht. Ein bisschen gesehen, die Serie, aber die alten Folgen mit dem Ash, wo die Tussi mit diesem niedlichen Vieh in dem Ei quasi war. Togepi. Ja, genau. Mit das Misty. Das fand ich gut. Die Folgen fand ich richtig gut. Und dieser Rocco, der nie die Augen aufgemacht hat. Ja, genau. Mit seiner Liebe für Schwester Joy. Hat er sich aber nicht in alle irgendwie verliebt, mehr oder minder? Nee, es war immer Schwester Joy und nur diese immer eine, die Pokémon Center. Diese eine Polizistin auf dem Motorrad. Ja. Aber sonst? Doch, alle Frauen. Ja. Auf jeden Fall, das Beste an Pokémon waren einfach diese niedlichen kleinen Pokémons. Die waren voll süß. Ja, und Pikachu, logischerweise. Pikachu ist ein niedliches kleines Pokémon, ja? Ja, jede Folge. Pikachu, Donnerblitzattacke. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ja. Wie hießen die? Ah, Team Rocket. Team Rocket, genau, ja. Mit Mauzi. Nee, doch. Doch, Mauzi. Und wie hießen die anderen beiden? Der hatte noch James, einen James und wie hieß die? Also erstmal die Frauen. Jesse und James waren es. Jesse und James, genau. Wirklich, waren wirklich Jesse, James. Ja, und Mauzi. Und der böse Giovanni. Und dann gab es noch, was war's? Also Smogmog hatten die ja logischerweise. Und Arbok. War Arbok das, was den James mal gefressen hat? Ja. Was immer angreifen sollte und dann hat sie ihn einfach gefressen. Aber der James ist ja eigentlich der beste Pokémon-Trainer der Welt, weil alles, was er tut, ist, die Pokémon fragen, willst du mit uns kommen? Und die gehen einfach in den Pokéball rein. Die machen das alles freiwillig. Ja. Aber irgendwie, warum konnte Mouncy nochmal reden? Der konnte auch auf zwei Beinen stehen. Ja, genau, der ist die ganze Zeit auf zwei Beinen. Aber das gab es mal irgendeinen Grund, dass der reden konnte. Ich weiß nicht mehr. Ich finde jetzt, keine Ahnung. War es nicht auch so, dass in den ersten paar Folgen Pikachu totales Arschloch war und die ganze Zeit... Na, irgendwie, der hat das doch von Professor Eich bekommen. No? Und dann ist er eben aus dem Haus seiner Mutter und die hat dem gleich mal ein paar Gummihandschuhe mitgenommen, dass Pikachu ihn nicht schockt. Aber trotzdem hat er das irgendwie gemacht und er wollte einfach nicht in den Ball rein und er hat einfach nur rumgebockt und... Oh. Aber trotzdem war die Serie cool. War das Team Rocket nicht immer auch in einem Heißluftballon? Ja, ja. Das war so ein Mouncy-geformter Heißluftballon. Ja, die hatten immer ganz viele Möglichkeiten. Die wollten ja immer an die Pokémons ran, immer an Pikachu und alles. Und dann hat Pikachu Donnerblitz gemacht. Sie sind in den Himmel geflogen, der Stern ist aufgeleuchtet und man hat nur gehört, das war ein Schuss in den Ofen. Genau, mit dem komischen Stern, der dann immer wieder ankam. Wie viele Staffeln gibt es jetzt davon? Unzählige. Aber eigentlich ist die Serie ja ziemlich... Also ich finde es eigentlich ganz gut, auch... für Kinder, die kann man sich gut anschauen und würde ich meinen Kindern zeigen. Und da ging es ja immer um Freundschaft, um Ehrgeiz und um Zusammenhalt. Und man kann all seine Ziele erreichen, wenn man das möchte. Und man kann auch ganze Leben lang mit geschlossenen Augen gehen, wenn man möchte. Aber seit wann ist der Rocco aus dem Team weg? Ich weiß nicht, ich habe es nicht komplett verfolgt. Die zwei sind nämlich dann weg und dann kam, der Ash war in den neuen Folgen auch nicht mehr da. Da war das so eine Tussi mit braunen Haaren. Und die hat dann Schleifen... Nee, waren das bei Ash auch schon Schleifen? Ich weiß nicht. Die hat dann auf jeden Fall Schleifen gesammelt, um zu diese gewinnen. Wettbewerber. Ja, genau. Und die hieß irgendwie anders. Die war komisch. Ich weiß aber den Namen nicht. Warum würden die Ash wegmachen? Also, der ist doch... Na, der altert ja auch nicht. Der ist immer noch 10 Jahre alt. Oder wie viel? 11? 10? Irgendwie ziemlich 12. Jung. Altert irgendwer in irgendeiner Serie? Naja, also in Zeichentrickserien sehr selten. Ja, eben. Das ist... Die altern einfach nie. Das ist einfach ein Fakt, das ist in der Zeit und da... Die tragen ja auch meistens die gleichen Klamotten jeden Tag. Eigentlich immer. Ich weiß gar nicht, welche Serie es war, aber irgendeine Serie hat da mal so einen Witz drüber gemacht, wo die Person halt in den Schrank geht, den Schrank öffnet und einfach komplett irgendwie 20 Mal die gleichen Klamotten drin hängt. Ja, ach, das ist voll geil. Aber wo die Menschen auch immer gleich alt sind und wo auch ganz niedliche kleine Viecher dabei sind, das ist die Gummibärenbande. Oh, Gummibären hüpfen hier und da und überall. Sie sind so cool. Sie sind immer da, wenn du sie brauchst. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Oh, wirklich arm. So tapfer und freundlich. Ich habe festgestellt, dass der eine Song von einer Lieblingsband von mir, von Nightwish, Storytime, das klingt, also vom Refrain her klingt das ziemlich wie die Gummibärenbande. Aber die Gummibärenbande war übelst cool. Mit ihrem Supertrank und dann haben sie gehüpft. Das war voll cool. Ich fand, das Einzige, was mich wirklich verwirrt hat, war, dass der eine Junge rosa war. Der rosane Gummibär war ein Junge. Das war der Jüngste und das hat mich wirklich sehr verwundert. Der mit dieser wirklich penetranten Stimme. Der mit dem blauen Hut auf jeden Fall. Haben die nicht auch irgendwie so Symbole irgendwie im Körper? So? Die hatten eine Kette. Das eine Kette, genau. Das mit den Symbolen, das waren, wie heißen die? Diese Bären, Glücksbärchis. Okay, das war was anderes. Nee, das waren aber die das auf dem Bauch hatten. Die Gummibären, also auf jeden Fall der Älteste, der hat auf jeden Fall, war der nicht auch rosa? Nein. Nee, der hatte eine andere Farbe. Auf jeden Fall, der hatte so ein Umhängeramulett und das hat er gebraucht, um das magische Gummibärenbuch aufzumachen, oder? Mhm. Ja, dafür hatte er das. Das hat er auf jeden Fall. Und dieser komische Ritter, dieser Böse da, oh, komplett gekleidet in lila. Sowas wie ein Ganzkörperkondom. Ja, über den Kopf sogar noch. Ja, ja. Ganz komisch. Und wie hieß denn der Junge, der sich dann mit den Gummibären angefreundet hat? Der hatte nämlich auch, war gekleidet wie so ein Ritterpage quasi. Der war, glaube ich, der Sohn oder so vom König. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der hat sich ja mit denen dann angefreundet. Voll cool. Ich glaube, die sind fertig. Wie war denn das? Die Mutter war auch cool. Die Fette. Ja, die Fette. Ich muss zugeben, ich kann mich kaum noch an die Gummibären erinnern. Echt nie? Nee. Ich fand, die beste war die kleine Gelbe in dem grünen Robin Hood Outfit quasi. Das Mädchen. Die fand ich am coolsten. Die war die beste. Fand ich gut. Und diese komischen Trolle, immer dieser tollpatschige Handlanger von diesem Ganzkörperkondomritter. Die Trolle, oh Gott. Die Gummibären fand ich gut. Ich finde, das Titellied ist eines der besten Titellieder, die es gibt. Wirklich? Finde ich schon. Ich finde, der geht total ins Ohr und dann bist du glücklich, dann weißt du, was kommt. Finde ich gut. Also ich könnte ja wieder eine brillante Überleitung machen, wie wir es die ganze Zeit machen vom Titellied, aber okay, ich mach's einfach. Auch eine Serie, die auch noch ein brillantes Titellied hat, was ich persönlich um einiges lieber höre als das der Gummibärenbande, weil es mir sehr gefällt, ist das Titellied von Löwenzahn. Ja. Das stimmt. Das findet sogar der Peter lustig. Oh, aber dann einfach dieses trockene Löwenzahn. Aber Löwenzahn fand ich richtig geil mit Peter lustig. Ja, aber nur mit Peter lustig. Ja, nur mit Peter lustig. Über bei dem anderen fangen wir gar nicht jetzt erst an drüber zu reden. Ja. Peter lustig hat auch so eine richtig tolle Stimme. Ja. Die Stimme fand ich so, konnte man so gut zuhören, da hat man gern was gelernt. Ich weiß nicht, also bei unserem Physiklehrer, bei dem einen, da musste ich auch immer an Peter Lustig denken, irgendwie. Welcher? Bei Herr Wolf. Okay, ja. Herr Wolf, ja. Irgendwie von vornherein dachte ich, okay, der klingt wie Peter Lustig. Diese sympathische Stimme irgendwie. Ja. Sympathisch, ja. Ein bisschen mit so einem Grinsen die ganze Zeit am Reden. Ja. Hallo Kinder, heute wollen wir mal schauen, was wir da machen können. Ich habe sogar ein PC-Spiel von Löwenzahn. Ich hatte irgendwie fünf oder so davon. Ich hatte, glaube ich, alle. Oh, ich habe eins mit dem Weltraum, wo man dann so richtig geil... Ja, das war richtig cool. Wo du dann im Weltraum warst und dann fotografieren musstest, die Planeten. Das war mega cool. Das war wirklich cool. Ich hatte sowas, da waren der Peter Lustig und dieser Nachbar halt... Wie hieß denn der noch eigentlich nochmal? Keine Ahnung, in irgendeinem Tagebau und haben ein Lied gesungen. Das war so lustig. Hab ich mir immer wieder angesehen. Aber eigentlich war ja so eine Rivalität zwischen Peter Lustig und seinen Nachbarn. Ja, weil der Nachbar ein bisschen dümmer, also ein ganzes Stück dümmer war als Peter Lustig. Ja, und der Nachbar sich wahrscheinlich gedacht hat, warum redet dieser komische alte Mann die ganze Zeit in die Luft rein und mit irgendwelchen immer komischen Kindern, die nicht da sind. Aber das, was jedes Kind wahrscheinlich in Löwenzahn mega cool fand, war der Wohnwagen. Ja, der Wohnwagen. Der hat doch irgendwie so eine Geige gehabt. Mit eine Gitarre, so eine kleine Ukulele, glaube ich. Genau, und die hatte doch irgendwie solche Beine von so einer Kinderpuppe. Ja, und noch Augen, glaube ich, hatte die sogar getroffen. Die war gruselig, finde ich. Insgesamt war dieser Wagen einfach total cool ausgestattet. Ja, war irgendwie bizarr. Als Kind hat man das gar nicht verstanden, was da das so drin ist, so irgendwie. Aber es war einfach auch so ein Fantasieraum, wo einfach alles mögliche komische gebaut ist und all so ein Zeug. Das war mega cool. Ich habe ja mal gehört, irgendwie, der Schauspieler von Peter Lustig soll. Heißt der in Wirklichkeit auch Peter Lustig? Keine Ahnung. Ich glaube sogar. Soll keine Kinder gemocht haben. Ehrlich? Denkt ihr, dass es wahr? Nee. Das habe ich auch schon mal gehört. Also ich habe es schon mal gehört, aber. Aber ich glaube das nie. Ich finde. Also der hat das. Ja, okay, kann aber auch sein, dadurch, dass er sein Geld damit verdient hat, was für Kinder zu machen, dass er sie dann irgendwann nicht mehr sehen konnte. Weil er immer Peter Lustig sein musste. Also ich finde, aber in der Serie merkt man das keinesfalls. Der ist so cool. Ja. Und diese Idee auch, ich denke, wenn man selbst heute noch, also oder wenn ich dann mal in, wer weiß wie vielen Jahren Kinder habe, würde ich meinen immer noch Löwenzahn zeigen, weil einfach, das ist so eine coole Serie, man lernt da was, das ist spielerisch. Und die Kinder werden aber auch nicht für dumm verkauft oder so. Ja. Das ist genau wie die Sendung mit der Maus. Da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, weil vielleicht die jemand später noch nimmt. Aber dass halt die Kinder nicht so komplett dumm da, behandelt werden, sondern dass einfach erklärt wird, wie was ist. Es wird cool was gezeigt, irgendwelche Experimente oder so. Und mir hat es einfach total gefallen. Und die Titelmelodie ist toll. Es ist toll, wie dieser Löwenzahn diese Straße sprengt. Ja. Und mir hat es einfach total gefallen. Aber ich finde Peter Lustig war der Leidtragende. Ja. Also nee, nicht Leidtragende, der Mensch, der Löwenzahn zu dem gemacht hat, was es war. Ja, ja. Weil er einfach total cool erklärt hat und alles und die Show gerockt hat. In seiner geilen Jeans-Latzhose. Ja. Ja. Ja, und seiner Brille und seinen weißen Bart, der war einfach cool. Traurig, dass er gestorben ist. Wirklich sehr traurig. Ist er gestorben? Ja, ja, der ist schon an Krebs, glaube ich, oder so. Ja, ich glaube auch. Ganz traurig. Deswegen gab es ja den Jungen jetzt. Ja, mit Keks. Oh, den so Keks ist eigentlich das einzige Gute an der Serie, dieser Hund. Der Hund Keks ist das Beste an der neuen Löwenzahn-Serie. Die alte, die kann man einfach nicht ersetzen. Das ist öfter so. Man sollte nicht versuchen, alte Serien zu rebooten oder so. Ja. Aber jetzt lass uns doch gleich mal, wo du es jetzt schon angesprochen hast, über die Sendung mit der Maus reden. Elefant. Ich hab tatsächlich, letztens habe ich drüber nachgedacht, was passiert eigentlich in der Waschmaschine. Und da habe ich das gegoogelt und hab mir das Video von der Sendung mit der Maus angeguckt. Wie, die erklären es auch nicht. Aus die Maus. Ich glaube, wir haben aber auch schon beim besagten Herr Wolf auch schon im Unterricht irgendwelche anderen Sachen von Sendungen mit der Maus angeschaut, weil das ist ja nicht nur, das ist nicht nur auf Kinder zugeschnitten, das können genauso gut auch Erwachsene gucken, weil es ist verständlich erklärt, so dass auch Kinder verstehen können, aber man lernt trotzdem was, kann auch als Erwachsener immer noch was davon lernen. Meine Eltern haben das immer mit zusammen geguckt. Ja. Sowas. Ich finde das echt cool. Das kam immer vom Sonntagsmärchen und wir haben immer Sonntagsmärchen geguckt und deswegen haben wir das davor auch geguckt. Genau. Das haben wir tatsächlich genauso gemacht. Ja, ja. Sendung mit der Maus und Sonntagsmärchen. Aber Sendung mit der Maus, ich fand, als der Elefant dazu kam, da war den Elefant fand ich immer am besten mit. Die Maus, ja, also der Elefant, der war cool. Aber kennt ihr schon diese neue Folge, also diese neue Serie mit dem Elefanten und dem Hasen und die machen irgendwie sowas für Kindergartenkinder und erklären irgendwie sowas. Und da steht so ein Text drunter für die Mutter. Achten Sie darauf, wie Ihr Kind reagiert oder sowas. Okay. Kinderpsychologie. Ja, aber Sendung mit der Maus habe ich sehr gern geguckt. Auch wenn es irgendwie teilweise so, ach, alleine diese Animationen sehen ja alle irgendwie so ein bisschen schwächlich aus von der Qualität her und sowas mit der in ganz wenigen Farben gehalten, die orange Maus, der blaue Elefant und ein brauner Hintergrund. Aber trotzdem, ich habe das mal so gern geguckt und diese auch die Erzählstimme, wie hieß der nochmal? Oh, keine Ahnung. Der hatte so und der erzählt ja die Beiträge komplett durch. Der guckt der geht ja wirklich hin und lässt sich das erklären alles überall und dann hat er, also wird das geschnitten, das Video. Ja, und der guckt sich das an und redet einfach live. Der wirklich, der hat kein Konzept, der hat sich keinen Text geschrieben, sondern der redet einfach drauf. Der redet los und erklärt das und ja, und dann kommt das einfach in die Dose rein und wird dann verschweißt und dann schauen wir, wo das hingeht. Das kommt dann nämlich da raus und dann fällt es runter und da haben wir es schon fertig. Genau so redet er. Genau so. Und das ist ja das Coole daran, der erzählt einfach live und wenn das Video länger geht, dann sagt er, ja, jetzt gucken wir mal, was noch kommt und da kommt dann noch ein so Arm so rüber und das, ich finde das so klasse, weil das einfach, das ist so authentisch. Es ist authentisch und ich wüsste keine andere Serie, wo was so kommentiert ist. Einfach so live drüber geredet und trotzdem was vermitteln kann und es auch schafft. Irgendwie, ich finde das toll. Wissen macht A fand ich auch immer das gut. Ich hatte es gerade auf dem Da kann ja die Sandra jetzt dann mit Wissen macht A anfangen. Wieso ich? Na, weil wir durchgehen. Also Wissen macht A. Da waren zwei Personen dabei. Ralf Schari und Ralf. Ist sie nicht Schari? Schari und Ralf. Schari, genau. Ralf auf jeden Fall, die will ich nicht vergessen. Und da hatten die immer so Videos im Hintergrund mit diesen einen Typen immer. Es war immer ein Typ. Und der hat eben sowas gemacht. Das war der Jan. Und dann? Ja, der Jan. Der arbeitet jetzt bei EMP. Ehrlich? Ja. Genau der? Ja, Jan C. Müller. So, jedenfalls macht er das. Das war so ein stummer Film, der hat nie was gesagt. Und dann war immer so, wieso passiert das eigentlich? Und dann halten die immer solche komischen Schilder hoch und machen diese Experimente. Aber die war total cool dargestellt. Das sind so die paar deutschen Sendungen, die wirklich, die man zeigen kann, die man auch vor der Außenwelt sagen, hier, schaut euch unsere Serien an. Ich hoffe, die sind wirklich nur, also die sind auch hier erfunden, nicht geklaut von irgendwo. Mhm. Aber wo man sagen kann, hier, schaut, das ist total cool für Kinder, das können auch Erwachsene schauen. Und Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, red weiter. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ja, aber Wissen macht A war auch so, die Experimente waren auch immer mega cool, die gemacht haben. Ich habe teilweise sogar nachgemacht. Ja, na, aber es war auch so gemacht, dass man sie halt nachmachen konnte. Ja. Und sie trotzdem beeindruckend waren. Und die hatten auch so ein cooles Studio. Irgendwie, das war ja alles so gelb designt, mit überall stand dann A. Und dann. Ja, genau. Das war ja, hatten die nicht, die hatten noch Zwischenfilme, oder? Wo die drüber geredet haben. Ja, mit dem Jan halt. Genau. Und dann waren sie wieder in ihrem Studio und haben dort was erklärt und sowas. Und ich find's auch toll, hab mir das auch sehr gern angeguckt, weil es auch wieder eine Wissenssendung war, die coole Sachen vermittelt hat und jeder, die sich angucken konnte. Und es auch Spaß gemacht hat. Und der Ralf war einfach der coolste. Aber ich finde jetzt genug von Wissenschaftssendungen für Kinder und kommen wir mal zu dem wahrscheinlich sinnlosesten, was ich in meiner Kindheit geguckt habe. Das war Oggi und die Kakerlaken. Das fand ich wirklich... Ey, ich habe mir das letzte Mal angeguckt, was das für depressive Serie ist. Ohne Mist. Aber red du erst mal. Ich gucke Oggi und die Kakerlaken, muss ich zugeben. Wenn ich das nachts mal finde, gucke ich das immer noch total gern mit Markus, wenn wir wach sind, weil die Kakerlaken einfach mal mega, mega cool waren. Und ich hab dich so gehasst. Ich fand das so lustig. Diese blaue Katze in diesem großen Haus, die irgendwie fast immer allein war. Und die Kakerlaken, die alles machen konnten. Ich fand das einfach lustig. Und dieser fette Jack. War das der Nachbarshund? Nee, das war der, dieser... Der Freund von ihm? Ja, genau. Okay, der so komische spitze Haare am Kopf hatte, ne? Ja, und dann gab es ja noch diesen Nachbarshund, der ihn immer vertrimmt hat. Genau, da hat die Katze mal auf den Sack gekriegt, obwohl die gar nichts gemacht hat. Das war voll gut. Nee, ich habe mir den letzten nochmal angeguckt. Irgendwie wirkte die so melancholisch und depressiv auf mich, dieser arme Oggi, der in seinem Haus irgendwie versucht, sein Leben zu bestreiten. Und diese Kakerlaken einfach total die Penner sind und einfach ihn die ganze Zeit richtig nerven. Auch von der Farbe her, wie die schon gegeben ist, diese Serie, so total so düster, lila. Und die Musik ist auch so total beklemmt. Ohne Mist, für mich ist die Serie jetzt im Nachhinein betrachtet wirklich depressiv. Und es ist echt anstrengend, das zu gucken, weil es so irgendwie überhaupt nicht befriedigend ist. Einfach, der wird einfach die ganze Zeit untergebuttert. Und wenn er mal die Kakerlaken hat, dann kommen die wieder und tanzen ihm weiter auf der Nase. Und das ist so frustrierend. Ja, ne? Aber jetzt gibt es halt irgendwie diese ähnliche Sendung, Sieg und Scharke oder so. Das kommt jetzt immer. Das ist eigentlich genau dasselbe Konzept. Also... Ist das mit der Schlange? Nee, das ist mit dem Hai und der Meerjungfrau und diesen komischen Kojoten. Das ist genau dasselbe Konzept, aber irgendwie, das wirkt nicht so, weißt du? Also Sieg und Schako ist nicht so geil und so episch wie Oggi und die Kakerlaken, ich weiß nicht warum. Oder auch so bei Lilo und Stitch, da gibt es diesen Reboot, diesen Anime. Auf einmal ist Stitch nicht mehr in Hawaii, warum auch immer, er ist jetzt in Japan. Hat eine neue Freundin, die Lilo ist irgendwie, die ist ins College gegangen und hat Stitch einfach so am Strand stehen lassen. Und dann ist der Stitch eben so traurig gewesen und irgendwie ist er dann nach Japan gekommen. Ist ja nicht so weit. Nein. Es ist ja ein Alien, also da kann er mit seinem Raumschiff fliegen. Und jedenfalls hat er da so eine neue, diese neue Freundin da. Ich glaube, Yuna heißt die und so. Und trotzdem, das ist einfach alles so, ich meine, warum? Auf einmal ist Stitch in einer großen Stadt und spielt Fußball. Und also ich habe es noch nie gesehen, aber es Das willst du wirklich nicht sehen. Das hat einfach keinen Zusammenhang und irgendwie... Ist der Grafikstil groß anders? Nein, also... Der ist gleich geblieben. Ja, also Nur die Story ist total verstörend und anders und zudem ist einfach nur dumm und oh. Im Endeffekt sind viele Kinderserien verstörend. Ja. Ob es jetzt Oggi und die Kakerlaken sind oder irgendwas, was in der Richtung. Ich meine, Tom und Jerry ist ja auch im Endeffekt in die Richtung. Ist ja das Gleiche. Irgendwer jagt den anderen. Ja, und Tom und Jerry ist vergleichbar mit Oggi und die Kakerlaken. Und wenn man. Es gab mal so einen schönen Post, glaube ich, auf 9gag war es oder so, wo dann gesagt wurde, man ist erwachsen, wenn man Tom und Jerry schaut und Mitleid für Tom hat. Weil das irgendwie so wahr ist, weil Jerry, wenn man, damals hat man immer Sympathien mit Jerry, weil ja. die Maus, die Tom auf der Nase rumtanzt, der Katze, aber eigentlich kriegt der Tom auch nur die ganze Zeit auf den Sack und wird dann auch von seiner Haushälterin die ganze Zeit immer kriegt Ärger von ihr und Jerry ist halt total blöd und bringt ihn wieder in Bredouille, tut ihm weh, was auch immer. Aber wieder zum Thema total cooler Soundtrack am Anfang. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Blumen. Und ich finde das so gemein eigentlich. Erst baut er die Fallen auf, damit er den fängt. Und dann denkt er sich, ach nein, das ist gemein. Und stellt sich dann hin mit der Pizza, glaube ich, war das. Und so übelst lieb, Blumenstrauß, ja. Und dann, doch nicht. Es ist irgendwie gemein. Ja. Kennt ihr die angeblich letzte Folge? Nee. Das war doch irgendwie so eine depressive Folge, ja. Wo die auf dem... Da setzen die sich dann zusammen aufs Bahngleis und warten auf den Zug. Mit so richtig dicken Augenringen und sitzen einfach nur da. Und weil Tom sein Leben leid ist mit Jerry immer und geht dann auf die Gleise und irgendwann kommt Jerry dazu. Kanntet ihr den Film, den Kinofilm? Nein. Nee, das ist blöd. Die sollen nicht. Kenne ich nicht. Die konnten auf einmal reden und wurden Freunde. Ah, genau. Das ist irgendwie, Die müssten stumm bleiben. Ja. Ich finde das auch, fand ich persönlich auch immer besser. Man konnte sich immer seinen Teil dazu denken. Aber Tom und Jerry sind doch eigentlich nur Sylvester und Tweety in anders, oder? Ja. Weil sind Sylvester und Tweety, ich weiß gar nicht, ist Sylvester auch eine Katze, oder? Ja, eine schwarz-weiße. Ja, und Tweety ist halt ein gelber Vogel, aber im Grunde genommen ist das ja kein großer Unterschied. Ja, aber ungefähr so. Ich meine, die Oma möchte ja den Vogel behalten. Ja. Bloß der Kater macht dann Unfug. Bei Tom und Jerry ist es ja ungefähr so, der Jerry macht Unfug und der Tom rächt sich dafür. Und manchmal auch andersrum, aber trotzdem. Die Katze zu vertreiben, ja. Aber ich gehe mal weiter. Jetzt fällt mir zwar kein schöner Übergang ein, weil die Serie irgendwie gar nicht reinpasst. Aber was ich ab und zu mal gesehen habe, war die Spielegalaxie. Ich habe ganz, ganz vage Erinnerungen daran. Aber nur ganz wenig irgendwie. Die Spielegalaxie, also ich hoffe, ich krieg's richtig zusammen, war ja, ich weiß gar nicht, wo die lief, auf welchen Sender die lief. Kika. Was, Kika? Nee, Super-RTL. Ich glaube, das war Super-RTL und die ganzen anderen Spielserien waren Kika. Jedenfalls, eigentlich im Grunde genommen war es ja eine Serie, wo... Ich weiß nicht, ob es einzelne Personen waren oder... Es war immer ein Duo, glaube ich. Genau, und die saßen ja eigentlich immer in solchen Kuppeln und haben eigentlich Videospiele gegeneinander gespielt, nur im Fernsehen. Eigentlich E-Sports. Nee, es waren auch teilweise Brettspiele, glaube ich. Nee, ich weiß, aber es war ja am Computer sozusagen. Ja. Es war ja nicht, die haben ja nicht live gespielt. Und deswegen... Und das Besondere an der Serie war ja, das wurde immer so dargestellt, als würden die in ihren Kuppeln da rumfliegen. Und ich habe mich immer gefragt als Kind, warte, wie haben die das jetzt gemacht? Fliegen die wirklich rum? Oder haben die das irgendwie gemacht oder so? Ich habe es lange nicht gesehen. Aber ich würde sowas, also ich glaube, ich google es heute nochmal, weil ich nochmal sehen will, wie das aussah. Weil ich habe das so im Kopf, dass es immer aussah, wie die sind dort rumgeflogen und durch die Röhren... Und so durch und dann kamen sie dann an ihrem Spiel an und haben dann das gegeneinander gespielt, was eigentlich ziemlich cool war. Was war denn das Finale? Das Finale war, die mussten einkaufen gehen. Das weiß ich noch. Stimmt. Ich weiß nicht, war das das oder war das bei Tabaluga TV? Nee, das war... Das war schon... Bei Tabaluga war das nicht, wo die durch die Wand klopfen mussten mit den... Wo quasi so Sechsecke waren. Ja, aber da musste man durchschlagen. Durchklopfen, dann durften die auch einkaufen gehen. Ich glaube, das waren ähnliche Konzepte, oder? Doch, klar. Ich weiß nämlich nicht, wie die das bei Arctos, da haben die aber dann diesen Tisch gehabt und dann lagen einfach die Geschenke drauf. Ach so, ja. Okay, gut, dann war das doch Spielegalaxie. Ich hatte es aber auch gerade im Kopf. Aber Spielegalaxie war so toll, da wollte ich auch immer mitmachen. Ja, alle wollten immer. Aber wurde die eigentlich, als wir jung waren, noch produziert? Weil die wirkte auf mich immer so schon alt. Ja. Ob die irgendwie Anfang der 90er produziert wurde oder sowas. Das kam mir auch so vor. Aber ich muss mir wirklich nochmal angucken. Ich würde Also ich muss mir das nochmal angucken. Der Typ, der das moderiert hat, der schreibt ja auch Kinderbücher. Wie hieß denn der noch ist gleich? Ist das Thomas Brezina? Ja. Der, ja genau, von dem habe ich Tiger Team, habe ich sogar gelesen. Kennt ihr noch den Tigerentenclub? Ja. Habe ich sogar aufgeschrieben. Ja. Oh, es tut mir leid. Kannst du drüber Kannst reden? Gern. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Eine Spielesendung, wo eine... Da war dieser dicke Frosch. Dieser dicke Frosch, der immer hingefallen ist. Der grüne Frosch, wie heißt denn der? Der grüne Frosch. Ja, der ist ein bisschen das wie... Was so das ist nicht Kermit. Also nicht, dass du denkst, das ist Kermit. Das ist wirklich so ein dicker, grüner Frosch. Und der zieht meistens die Tigerente. Bei dem Vor... Bei der... Bei diesem Dings. Ja. Das ist der Frosch. Der Frosch. Ja. Da gab es ja auch immer solche Einspieler, oder? So gezeichnet. Genau. Und dann dazu kommen dann, das kommt übrigens immer noch, ich habe es jetzt wieder geguckt neulich. Kommt noch auf Kika. Aber das war ja auch so eine Spielesendung im Grunde genommen. Aber die war. Mit Wissen, mit Wissen. Ja, und die war eben nicht so, also Video mehr oder minder Videospiel bezogen, sondern eben wirklich aktive Spiele gegeneinander. Ich glaube, da sind Schulklassen gegeneinander angetreten, oder? Ja, es waren wirklich richtige Teams. Eine war grün wegen Frosch und eine war gestreift, gell? Genau, wegen der Ente. Ja, und dann gibt es dann verschiedene... Und das Finale ist, glaube ich, bei Tigerentenclub immer der Ritt auf der Tigerente, quasi im Rodeo. Ja, genau. Wer es am längsten durchhält. Genau. Mein Vater hat mir mal eine Tigerente gebaut. Wisst ihr, wie ihr es gemacht habt? Ihr kennt ja diese Gummienten, diese kleinen. Und wir hatten irgendwann mal, keine Ahnung, so ein... Ich weiß nicht, woher das kam, so ein Plastikgummi, also auch so wie so die Enten aus Gummi, so ein Plastikkopf von einem Tiger. Der ungefähr so groß war, also ein bisschen größer wie von der Ente. Was mein Vater gemacht hat, ist einfach steckte diesen Gummikopf über den Kopf von der Ente und auf einmal hatten wir eine Ente, die den Kopf von dem Tiger hatte. Fertig. Das war die Tigerente. Eine Tigerente, wörtlich diesmal, ne? Aber und in die Serien, in die ganzen... Ach, hier habe ich es ja stehen, von daher brauche ich es nicht ansprechen. Weil, wo wir gerade schon bei... Ja, dann können wir gleich über 1, 2 oder 3 reden. Das war auch richtig cool. Da war eine Bekannte von uns sogar. Da war dieser Otter. Dieses Maskottchen als Otter. Ja. Und irgendwann hat das sogar Elfen Der immer Fisch moderiert. Wollte. Der wollte immer Fischstäbchen. Ja. Jetzt die neuesten, also was heißt die neuesten, als ich das letzte Mal gesehen habe, hat Elton das moderiert. Echt? Ja. Passt der dazu? Ja. Doch, nee. Das war irgendwie komisch. Da waren bei 1, 2 oder 3 noch da, der Otter und? War der Otter nicht auch beim Tierhändenclub? Nein. Nee. Das waren, glaube ich, 3 Tiere. Aber ich weiß nicht mehr, was die anderen waren. 1, 2 oder 3 war, glaube ich, nur der Otter. Das kann auch sein. Echt? Ja, das Konzept von 1, 2 oder 3 war ja, also am Anfang sind die ganzen, es waren auch wieder Klassen, sind ja mit so einer Stange immer runtergerutscht. Ja, genau. Runtergerutscht, kommen wie Feuerwehrleute. Und dann hatte man eine Wand, wo 1, 2, 3 dran stand. Eine Frage. Solche, die Plätze davor. Und die Leute durften nur hüpfen. Aber nur hüpfen, hin und her, von Frage zu Frage. Nee, also, von Antwort zu Antwort. Eine Frage Antwort und drei Antworten. Antworten. Und dann durften sie hin und her rennen und mussten, wenn die Musik, glaube ich, gestoppt hat oder so, mussten wir dort stehen. Letzte Chance vorbei. Und genau, und dann, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Genau, und dann kam irgendwo Funken raus und es leuchtete und dann... Und dann musste man Fragen beantworten. Nee, ja, die Fragen beantworten. Oh. Ja. Genau, und so viele Leute, wie dort standen, durften sich dann die Kügelchen mitnehmen und... Genau, dann haben die gesammelt, ja. Genau. Ich habe das im Teletext immer mitgespielt. Das ging, ja. Und was hast du, wenn du gewonnen hast, gekriegt oder nix. So? Aber du hast gezeigt, so viel hast du geschafft, richtig. So ungefähr, ja. Aber eine Freundin von uns, eine Bekannte, hat von uns mal dort mitgespielt, aus unserer alten Klasse. Die war dabei, hat dann immer dieses T-Shirt getragen. Von 1, 2 oder 3. Ja, da wäre ich auch gern hingegangen. 1, 2 oder 3 Tieren, ich glaube, das waren die besten Spieleserien, finde ich. Ja, wie wild vor irgendwelchem Publikum rumhüpfen. Auf irgendwelchen Zahlen. Ich frage mich auch, wie die Leute da immer an das Publikum kommen. Wer will sich das wirklich ansehen? Live? Oh, ich würde die Eltern. Alleine schon mal die Eltern, ja. Die Eltern und die Cousinen und Cousins und die Tanten und Onkels und alle. Und da ein paar Kinder wollen das angucken, weil sie da auch mal hin wollen. Oh, wirklich. Oh. Wo denkst du wieder hin? Ah, ja, das ist peinlich. Man weiß nie. Pädophile. Oh, also Adam. Nee, das waren coole Sachen. Okay, kann ich überleiten? Ja, mach nächsten? Du. Okay, das ist wieder ein bisschen was anderes. Und zwar Simsalagrim. Das fand ich immer toll. Das hab ich auch drauf geschaut. Das waren ja einfach nur Märchen in Zeichentrickform. Mit diesen zwei Maskottchen, wie auch immer die noch gleich Simsa hießen. Simsa und Grimm. Nee, Simsala, oder? Simsala und Grimm. Hießen die so? Ja, ich glaube. Okay. Das war so eine Ex mit einem Hut. Und der blaue, große mit so einer Mütze. Ja. Und der andere, das war, der war braun, hell gestreift und einen gelben Hut. Nee, das ist der Rot. Das ist der Blaue mit dem Rot. Der hat ein Tuch und eine Mütze. Ja. Und der andere hat einen gelben Hut. Ich fand den Blauen immer cooler. Mhm. Der andere ging mir auf die Nerven. Jedenfalls, der war so ein Klugscheißer. Ja, genau. Ja. Jedenfalls haben die immer die Hauptcharaktere so ein bisschen unterstützt und haben durch aber die nie Geschichte so richtig geleitet. Aktiv reingegangen. Ja. Also das Märchen lief von alleine, aber die haben halt so ein bisschen so das Zünglein an der Waage gespielt, die dafür zum guten Ausgang der Geschichte geführt haben. Und die Vögel, die dann dazu gesungen haben, immer die drei, glaube ich. Ja. Die haben auch dazu gesungen, das war auch ziemlich cool. Oder auch dieses Titellied, ich weiß nicht, ob es am Anfang oder am Ende kommt. Ich nehme dich bei der Hand. Ja, das war wirklich komm cool. Komm mit mir ins Märchenland. Liebe und die Freundschaft. Ganz viele Videos davon auf Kassette noch. Ey, was teilweise für gute Serienlieder gab, ne? Mhm. Bei den Serien. Das war schon toll. Besser als bei manchen erwachsenen Serien so ungefähr. Wir haben ja schon im ersten Teil angefangen zu singen mit Kim Possible und Avatar und alles. Ja, nee, die Kinderserien, weil die Intros gingen immer so ins Ohr. Ja, also weil man es auch dauernd geschaut hat. Ja, aber man konnte es als Kind, konnte man eigentlich so immer den Text mitsingen, weil das einfach dazugehört hat zu der Serie. Man hat sich ja immer auf den Vorspann gefreut. Das wollte man ja nicht verpassen. Ja, weil der war immer mir. Toll. Ja. Nee, Simsalakrim war echt cool. Mein Lieblingsmärchen war das wo die Brüder zu Schwänen werden. Wie heißt denn das? Die sieben Federn? Schwäne? Irgendwas mit die sieben. Das war ganz cool, weil der mit dem einen Flügel, der dann nicht richtig zum Schwan wurde, der hat sich dann in einem Wasserfall versteckt. Kennt ihr euch ja nicht dran? Das war meine Lieblingsfolge, die war richtig cool. Ich habe immer sowas wie, von einem der Auszug, das Fürchten zu lernen. Das habe ich zum Beispiel auf Video. Kennt ihr das im Allgemeinen toll? Kennt ihr noch die Biberbrüder? Ja, die habe ich auch drauf geschrieben. Ja. Das war, der eine war doch braun und der andere blond, ne? Mhm. Die haben ein Schiff. Der eine ist Norbert und der andere Daggett. Norbert? Denk ich mal. Und was, Naggett? Daggett. Daggett. Ich weiß nicht mehr. Aber das waren doch die in Schiffen, Booten gewohnt haben, oder? Das war so ein... War es nicht Baumstamm? Das war so ein Baumstamm. Und dieser Braun hat immer so ein kleines Baumstämmchen gehabt. Dieser Stamm hat er immer mitgenommen. Das war sein kleiner Freund. Und die haben doch immer so... Wenn ich es jetzt angucke, ist es ziemlich gruselig, wirklich. Die haben doch immer so Horrorfilme geguckt, so schwarz-weiße. Und da war irgendwie so eine sich bewegende Hand. Das hat sich... Diese Hand hat sich nur mit dem Zeigefinger nach vorn bewegt und wollte irgendwie die Gehirne der Menschen fressen. Dann wurden die davon von dieser Serie hypnotisiert und haben das dann nachgespielt. Kindheitstraumata. Aber war es nicht so, dass irgendwie dieser Braune war irgendwie so leicht dümmlich und der Blonde war irgendwie so arrogant? Ja, der war ein bisschen arrogant, den mochte ich weniger. Hat der sogar eine lilane Nase? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber... Das war da immer das Konzept. War es nicht auch irgendwie mal so, dass bei denen die Zähne, weil sie nicht weiter gekaut haben, sind die Zähne von denen so ewig lang geworden? Ja, das ist so ekelhaft, wenn man das jetzt so bedenkt. Ja, die sind einfach weitergewachsen, dann hatten die so riesige Spiralen dran. Also Zahnspiralen, das war irgendwie ziemlich komisch. Oder als dieser Braune, der wollte sich unbedingt aus so einem Freizeitpark einen Orca-Wal als Haustier halten. Und die waren ja auf so einem, sie haben in so einem Baumstamm gelebt, umzingelt von Wasser. Und in diesem Wasser hat dann dieser Orca gelebt und hat das Haus tyrannisiert. Oh nee, die habe ich aber nicht so intensiv geguckt, die Biberbrüder. Ich habe ein Bild jetzt wieder, aber keine Ahnung mehr. Die meisten der Serien, die hat man auch alle so im Kopf und hat gute Erinnerungen, aber dann aktiv kann man sich kaum dran erinnern. Irgendwie so. Und es kommt nur, wenn dann so ein bisschen mit der Zeit. Ja. Ich fand ja zum Beispiel auch die DuckTales cool. DuckTales, ja, das ist wieder so Thema, gutes Lied. Ja. Am Anfang. Die DuckTales, cool. Es war noch, wie war die Story direkt dahinter? Na, also es war ja immer ganz viel, hat dieser Bruchpilot, wie hieß der nochmal, Quack? Nee. Quack der Bruchpilot? Ich kenne nur noch Daniel Düsentrieb. Ja, na, eigentlich ging es ja immer um die drei, also um Tick, Trick und Track. Tick, Trick und Track, ja. Und die haben. Da war noch so ein Mädchen dabei. Wirklich? Ja, so ein kleines Mädchen, das immer mit der Oma umgegangen ist. Ja, doch. Das war, glaube ich, die hatte so eine rosafarbene Schleife am Kopf. Hatte sie. Aber eigentlich sind Tick, Trick und Track doch nur die Neffen von Donald Duck, ne? Ja, ich dachte von Dagobert. Genau. Onkel Dagobert. Echt? Ja, mit dem Panzerknacker. Das ist doch die Serie mit dem Panzerknacker, genau. Ne? Aber das sind doch nicht die Söhne von Donald. Das müssen aber die Söhne sein von Donald, damit sie die Neffen... Nee, es sind von Dagobert sind. Ich dachte, sagen die Onkel Dagobert und ja, Onkel? Onkel Dagobert. Ja, könnte ja auch der Großonkel sein, keine Ahnung. Ja. Aber ich glaube nicht, dass Donald den ihr Vater war. Hat Donald einen Bruder? Ich weiß nicht, er hat auf jeden Fall diesen Gustav Ganz, genau, diesen Erzfeind. Genau, das ist der Onkel. Nee, ist das nicht der Erzfeind? Der Vetter, der hat nur Glück. Ja, genau. Gustav Ganz hat unverschämt viel Glück und Donald hat immer Pech. Ja. Ja. Aber ich wüsste, wen ich fragen müsste, aber selber weiß ich es jetzt nicht. Wie die zusammen auf jeden Fall Onkel Dagobert und die Panzerknacker waren mega cool. Und der Vorspann war auch immer so cool mit diesem Ganzen, wo man so die Actionsequenz zusammengeschnitten hat, wie Dagobert irgendwie rennt und hinter ihm was wegbricht und. Oder wo die im. Das Coolste ist immer, wenn die in dem Geldbunker schwimmen. Ja. Jeder will doch in Geld schwimmen. Das geht nur das nicht, wirklich, nicht. Das ist wieder mal so eine Umsetzung von einem Sprichwort. In Geld schwimmen. Ja, oder da war doch immer so diese riesige Welle von Geld, ja! Geldsäcken und ja. Dann sind die teilweise sogar drauf gesurft, ja. Aber was ist das überhaupt für eine Idee? Ich baue mir ein riesiges Gebäude, es sieht aus wie ein Tresor und da drin ist, das ist einfach zur Hälfte gefüllt mit Gold. Ja. Und wenn ich mal Zeit habe, nehme ich mir ein Sprungbrett und springe in mein Geld. Der hat immer so einen Schwimmanzug dazu angezogen. Und der ist immer reingesprungen, hat getapst, rausgekommen, hat so Münzen wie so Wasser gesprudelt. Oh doch, der Geldbunker war mega krass. Ja, hieß der Geldbunker einfach nur? Ich oder? Weiß es nicht. Ja, wie soll Geld, sonst nee, Geldspeicher hieß er, glaube ich. Geldspeicher. Einfach nur. Und dann immer diese kreativen Ideen, wie man in den Geldspeicher einbrechen kann, um das Geld zu klauen. Und es funktioniert nie. Nee. Cool. Das war wirklich das Dollste, was mir von der Serie im Kopf geblieben ist. DuckTales. Wie geht das? Keiner kann, was sie nicht kann? DuckTales. Genau, das ist das Ende. Ah, doch, das ist auch so ein richtig cooles Lied. Vorsicht, es geht ab hier. Pluto und Goofy, alle sind bei dir. DuckTales. Ja. Oh. Das Lied von iCarly zum Beispiel ging auch immer ins Ohr. Wie ging das nochmal? Auch immer ein. Das war aber was Englisches, oder? Es gibt's auch auf Deutsch. Der Anfang davon ist immer auf Deutsch gewesen. Oh, ich mach was. Jetzt habe ich nur hier Drake und Josh im Ohr. Hannah Montana habe ich noch im Ohr. Best of Pokémon. Manchmal fehlt nur ein Mini-Haus, dann ist die Welt perfekt. Ja. Fast jeden Tag tue ich das, was ich am liebsten mache. Das ist nicht jedem recht. Und dann in späteren Folgen kam es noch in Englisch. Ja, genau, dann kam es auf Englisch. Willst du kurz zusammenfassen, um was es in iCarly? Naja, iCarly, im Endeffekt die Carly, die auf die Idee kommt, eine Webshow zu machen, die iCarly. Eigentlich sozusagen Twitch, nur vor seiner Zeit, also einfach live broadcast. Genau. Geführt von 13-Jährigen. Ja, von 3 13-Jährigen. Genau, einer, der konnte mit seinem Computer und der Kamera und alles umgehen. Die eine war ein bisschen gewalttätig. Und wollte auch zum Kühlschrank rennen. Ja, und hat gern Fleisch gegessen von Spare Ribs. Sam, genau, und wie hieß der dritte? Freddy, genau. Und Gibby war der Dicke, der immer sein T-Shirt ausgezogen in hat. In der letzten Staffel, glaube ich. Die waren ja dann irgendwann 19 oder so in echt. Also in echt, und in Carly waren sie immer noch relativ jung. Ja, ich will was sagen. Wirklich, in der letzten Staffel, der Gibby war irgendwie die Hauptperson. In jeder Folge hat er sich ausgezogen. Ja, Comic Relief. Ja, nee, und Sam und Freddy waren noch dann zusammen. Ja. Wenn ein Paar, obwohl sie sich erst gehasst haben. Genau, erst haben sie sich gehasst und dann irgendwann, wie war das mit dieser Geschichte mit dem Kuss? Dass irgendwie beide noch niemanden geküsst haben und dann gesagt wurde, okay, dann küsst ihr euch doch gegenseitig. Dann küssen wir uns, ja, und dann, irgendwann kamen sie dann zusammen darauf hin. Ja. Aber Spencer war doch der Beste, ne? Spencer war cool mit seinen ganzen Erfindungen immer, ja. Mit den Skulpturen waren das, keine Erfindungskulturen. Und der hatte doch einen Freund, hat er den Socks genannt, weil er ihm immer Socken... Socko! Weil er ihm immer Socken besorgt hat. Die geleuchtet haben zum Teil. Genau. Und dann waren die immer in diesen, wo die sich ihre Smoothies geholt haben. Und der Schwarze, der hat auch so einen krassen Namen, T-Bone, nee. T-Bone. Ich bin T-Bone. Nee, der war auch... Der hat dann bei Freddys Mutter gewohnt, die total krass auf Sauberkeit und so penibel war. Und jedes Mal Impfungen geben. Ja, genau. Freddy! Und ich weiß noch, als der Spencer irgendwie mal an der Autobahn Werbung für iCarly machen wollte, mit Leuchtlichtern eben an der Autobahn, ne? Und das hat so ein richtiges Verkehrs... Chaos, ja. Genau, und, oh Gott. War das dann nicht irgendwann mit irgendwie Pee on you oder irgendwie, irgendwann so ein Witz mit ja, Pinkeln, ja, ja, Carl Pee on you und dann ja, Officer Carl. Ja, genau, irgendwas irgendwie mit IP on you oder irgendwie sowas und dann wo dann dieser Officer zu ihm hingekommen ja. ist und dann so, ich wasche mich sehr häufig oder wo irgendwie so ein Witz daraus dann gemacht wurde. Oh, da war da diese Verrückte da, die so richtig besessen war die, mit der die immer Show. Festgehalten hat, ne? Ja. Also und da gab es auch einmal einen Typen, der die Sendung übernommen hat, digital gehackt irgendwie. Der Blonde? Dieser Schnösel? Ich glaube irgendwie und der hat dann immer den ihre Sendung gehackt. Mhm. Aber wo wir vorm Podcast im Vorgespräch kurz drüber geredet haben, wo ihr schon angefangen wolltet mit reden, war Angela Anaconda. Das war doch die Graue in dem orangenen Kleid. Genau, oder? Das war so ja, ganz komischer Style, so. Ich würde es am ehesten, nee, mit South Park ist es, South Park mit echten Gesichtern eigentlich im Grunde genommen, echten Schwarz-Weiß-Gesichtern oder so. Ja, grau war das halt. Nicht, das war so eigentlich alles grau. Außer ja. die Haare, oder? Genau. Oder die Kleider. Irgendwelche Klamotten, ja. Aber das war so ganz komisch mit echt, das waren noch echte Fotos von Gesichtern. Aber dazu, oder waren es, die war so ganz komisch dargestellt. Also es war so realistischer gemalt auf jeden Fall. Ja, aber die waren so ganz komisch dargestellt. Ja. Aber ich weiß gar nicht mehr, um was das ging dort. Ja, um Freundschaft auch. Also die Angela Anaconda, die mochte zum Beispiel die Annette Manoir gar nicht. Ja, die war blond und hatte ein rosanes Kleid an. Das weiß ich. Aber und die waren immer, der Vater von dem blauhaarigen Macho, der war Italiener, der hatte eine Pizzeria. Ja. Da haben die dann Pizza gegessen. Das weiß ich auch noch, aber... Viel von der Serie an sich. Ich fand die nie so gut. Ich fand es einfach nur... Also ich weiß, dass ich die mal ganz am Anfang ziemlich viel geguckt habe, aber ich kann mich kaum noch dran erinnern. Ich habe online auf der Website immer die Spiele dazu gespielt. Oh Gott. Togo Clever Club oder was? Ja, keine Ahnung. Jedenfalls war da auch so ein Spiel, wo du halt Pizza belegen musstest. Und da sind dann von der Seite immer Ratten und sowas gekommen und die musstest du rechtzeitig verscheuchen. Und dann war da noch so ein total creepy Spiel, das aber übelst Spaß gemacht hat. Da musstest du durch irgendwelche Gänge rennen. Es war stockfinster teilweise. Es hat Spaß gemacht irgendwie. Ja. Aber dann irgendwann gab es die nicht mehr. Ich wollte die letztens mal wieder. Aber es gibt's halt nicht mehr. Ja, das Ganze ist verschwindet. Wir sind alt geworden. Ja. Ja, wortwörtlich. Wir sind bald erwachsen. Hatten die Spiele damals noch ein bisschen Tiefe? Ja, und jetzt gibt's einfach nur noch, keine Ahnung, so Labyrinthe und alles sowas. Und ein bisschen auch die Zeit, wo es besonders war, am Computer was zu spielen. Ja. Ja, wo man immer in der Schule ganz schnell an die PCs gehetzt ist, um irgendwo auf Spieleaffe was spielen zu können. Pinball, cool. Für Windows XP. Spiele ich manchmal immer noch. Ich auch. Es gibt ja auf Windows 8 nicht mal mehr Solitär. Ich musste das runterladen. Wirklich? Ja. Es gibt keine Spiele mehr, nein. Aber ich fand auch übrigens gerade dieses Minesweeper. Ja. Minesweeper. Niemand hat das verstanden. Jeder hat einfach nur geklickt. die Zahlen haben doch auch ausgesagt, wie viele Minen an dieses Feld. Genau. Ja, genau. Und dann musstest du aber auch noch hast du gesehen, wie viele du noch wegklicken musst. Ja. Und dann hast du vielleicht mal geschafft, nur noch zwei zu haben und in dem Moment klickst du auf eine Bombe. Was ich auch immer gemacht habe, ist einfach bei den Einstellungen die Felderanzahl maximal und die Minenanzahl minimal. Und dann hast du auf irgendein Feld gedrückt und blub, war so die Hälfte weg, dann drückst du noch irgendwo hin blub, und dann hast du schon gewonnen. Cheater. Ja. Die 5 Sekunden Fame habe ich mir verdient. Okay, ich möchte nochmal über eine deutsche Serie reden und zwar Schloss Einstein. Habe ich nie geschaut. Echt nie? Echt nicht. Ich kenne also ich habe vielleicht ein, zwei Folgen gesehen davon, aber ich bin nie reingekommen. Ich habe 3-4 Staffeln davon geguckt. Also ich hab das auch viel geguckt, ja. Also dann die neueren Folgen und dann weniger. Dann hat ja, was war das, Seefeld? Das, also es gab ja Erfurt und das andere. Ja, Erfurt ist das Neue und Seefeld, glaube ich, das ist das alte. Ja, und das Original und das hat ja dann aufgehört und dann ist es einfach bei Erfurt weitergegangen. Aber Erfurt habe ich nie geguckt. Nee, Erfurt ist auch blöd. Aber Seelitz war direkt cool, weil das war ein wirkliches Schloss. Wo das Internat drin war und da waren die Charaktere, die alten Folgen fand ich die Charaktere besser. Da hat ja auch Josephine Preuß mitgespielt. Ja, genau. War die da noch jung oder? Ja, die war da noch sehr jung. Okay. Die war da noch nur mit 13, 14. Okay, in dem und danach kam, glaube ich, erst Türkisch Schwartenfinger, oder? Ah, weit danach. Ja. Es gab ja zuerst die Serie. Am Anfang bei Schloss Einstein und dann war die eine ganze Weile weg und dann kam erst aktuelle Filme von ihr jetzt, wo sie jetzt erwachsen ist quasi. Deswegen war ich total erstaunt, als ich dann das erste Mal dann wieder von ihr gehört habe, dass sie dann so richtig berühmt geworden ist. Ja, Mensch. Ja, manche haben es geschafft halt. Ja. Und dieses Titellied war doch immer so, alles ist... Oh, das habe ich sogar auch im Kopf. Ja, Leute, keine Panik. Die lagen in die Ketten der Botanik. Aber um was ging es da eigentlich in Schloss Einstein? Eigentlich war das Internatsleben und also übliche verboten Dinge tun, teilweise auch Problemkinder. Insgesamt das Problem auch Schule wurde, in der Schule wurde thematisiert, wer Probleme in der Schule hatte, wie man damit Freundschaft, wenn man zusammenhält, das schaffen kann. Mhm. Ich habe es gerne geguckt. Ja. Also deutsches Netz ultimativer Schulwahnsinn, ein bisschen abgeschwächt. So Nee, Schloss Einstein ist ja wesentlich älter als Netz ultimativer Schulwahnsinn. Und Netz ultimativer Schulwahnsinn ist auch auf lustig getrimmt. Aber von wann ist Schloss Einstein, das haben schon meine Schwestern geguckt, als sie klein waren. Ja, aber Netz ultimativer Anfang Schulwahnsinn hat doch auch in den 90ern angefangen schon. Schloss Einstein hat wirklich 90er, also das tiefste 90er, die alten Folgen. Netz ultimativer Schulwahnsinn, keine Ahnung, 2004, 2005. Netz ultimativer Schulwahnsinn ist definitiv nach der Jahrhundertwende schon. Das war sogar eine Jahrtausendwende. Und das war eben auch immer schön zu sehen, wenn du das halt wirklich verfolgt hast. Und dann, keine Ahnung, das waren halt wie richtige Schuljahre, waren das einfach die Staffeln. Und dann waren dann halt die Leute für 3 Staffeln da und dann waren sie weg und das war dann so traurig. Oh. Ja, aber es war halt... war ein bisschen Realität. Also ich fand an sich fand ich die Serie schön. Ich fand die Lehrer total cool, den der Hausmeister. Der Herr Pasulke und der Direktor, der wurde immer von den Guppi genannt, weil der so ganz viele Guppis hatte. Stimmt. Und er hatte auch so eine kleine runde Brille. Ganz cool. Ich hau jetzt einfach mal so in den Raum. Das Haus Anubis. Da muss Sophie drüber reden. Ich habe die erste Staffel nur geguckt. Ich habe jetzt angefangen, die zweite Staffel zu gucken, weil mir langweilig war. Das ist ja total... bekloppt eigentlich, ja, weil eine Folge dauert 10 Minuten. Wirklich? Ja. Das lief doch immer auf Nickelodeon, oder? Ja. Und es sind auch ganz, ganz schlechte Schauspieler. Was war doch so möchte gern Grusel, oder? Ja. Ja. Also ich fand die erste Staffel teilweise wirklich gruselig. Wann hast du die geschaut? Vor 2-3 Jahren. Ja, okay. Und das ist, keine Ahnung, wenn die, oh Gott, wie heißt die denn? Die Hauptfigur. Nina, genau. Wenn die auf den Dachboden gegangen ist und sich diese Rollen angehört hat. Und ich hatte da die ganze Zeit Angst, dass die erwischt wird. Von dem Mann dort, Victor. Victor, oh. War das der Glatzköpfige? Ja. Oh Gott. Welcher Victor hat keine Glatze? und kommt aus irgendwie Russland oder so. Oder Weißrussland. Das ist die Schauspielerin von der Nina, die hat die Rolle gekriegt, ohne jemals Schauspielerfahrung gehabt zu haben. Das sieht man auch. Und da hat dann dieser eine Lehrer, der Petkovic, den habe ich dann jetzt vor 2 Jahren oder so, hat er bei Sturm der Liebe mitgespielt und da war ich auch total erstaunt, dass ich den wiedergesehen habe. Wow. Wirklich. Ich weiß, ich gucke Sturm der Liebe. Shame on me. Oh mein Gott. Das Haus an, du bist nicht, also ich habe es nie geguckt, mir war das ein bisschen zu blöd. Ich fand's toll. Also war teilweise. Ich hab's geguckt, weil nichts anderes kam. Habt ihr die Zauberer von The Waverly Place geguckt? Ich hab's mal kurz geschaut, nur weil ich's interessant fand und die Schauspielerin ja von irgendwo anders. Was war das? Wer war das? Selena Gomez. Ja klar, genau. Selena Gomez war. Die Freundin von Justin Bieber. Ex. Ich hab nur im Nachhinein gab's ja dann sogar einen Film dazu und der war so scheiße. Ich hab mal irgendwie so 10 Minuten bei Super RTL drin gesehen, es war einfach schrecklich. Aber die Serie. Die Serie an sich fand ich nie 100% schlecht, muss ich sagen. Ich fand die eigentlich ganz amüsant. Und ich mochte eigentlich die Selena Gomez. Ja, die ist hübsch, finde ich. Ja. Die ist ganz, ganz hübsch. Und irgendwie lustig, so Teenage-Zauberer, die irgendwie mit ihrer, den ihr Vater verbietet zu zaubern, aber die trotzdem so gerne möchten in der Schule. Was ist das auch irgendwie für ein böser Vater? Irgendwie ist das nicht... Er ist doch auch kein Zauberer und seine Mutter... seine Frau ist Zaubererin. Nee, die Mutter ist keine Zaubererin eben. Er ist Zauberer. Ah, okay. Ja, dann ist das so ungefähr wie Bibi Blocksberg nur umgedreht. Genau. Okay. Und er bringt halt denen das alles bei und sagt aber auch hier, weil ganz, ganz viele Zaubersprüche, beziehungsweise eigentlich alle Zaubersprüche, haben irgendwelche negativen Nebenwirkungen. Und die kalkulieren die aber nie ein. Hm. Und deswegen passiert immer irgendwas. Was mir vorhin eingefallen ist, als ihr über Haus Anubis und Schloss Einstein geredet habt, was ich persönlich denke, was dort in die ähnliche Riege fällt, ist Pfefferkörner. Das habe ich fast gar nicht geguckt. Ich auch nicht. Eigentlich ist das ja so, ich habe es auch nicht lang geguckt, aber es gab mal irgendwie so 2-3 Wochen, da habe ich es hintereinander geguckt, jeden Tag, wenn eine Folge lief. Aber ich hoffe, ich verwechsel es jetzt nicht, aber ich glaube, Pfefferkörner war so eine Krimiserie für Kinder. Hier in Hamburg. hat das gespielt. Mit Detektive. Ja. Genau. Detektive. Und die fand ich eigentlich ziemlich cool, weil irgendwie am Anfang, als ich die noch nicht groß geguckt hatte, fand ich es total kacke. Dann habe ich mal geschaut, habe es hintereinander geguckt, weil es irgendwie spannend war und coole Fälle und wirklich eben Krimi für Kinder. Hm. Und danach habe ich es auch nie weiter geguckt, aber ich fand es für kurz war es mal schön zu gucken. Hm. Und fällt unter die Serien, ja, kann man mal machen. Kann man sich mal geben, ne? Ja, ist keine komplette Zeitverschwendung. Wenn man keine Zeit, wenn man nichts anderes zu tun hat. Und wo wir gerade über die Zauberer von Waverly Place geredet haben, weiter mit Disney-Serien, Hannah Montana. Ah, ja. Miley Cyrus, ich finde diese Frau einfach nur schrecklich. Fandst du auch schon mit der Serie schrecklich? Ja, ich fand die von Anfang an furchtbar. Die Serie fand ich schlimm, aber ich fand sie hübsch. Ich fand die Serie nicht ganz gut. No. Ich habe die Serie auch öfters mal geschaut. Mein Vater hat sie geguckt und aufgezeichnet und mir dann gezeigt, dass... Und das war einfach nur, weil der Vater von der Miley Cyrus, der ist ja so kommerzgeil und deswegen hat er seine Tochter da in die Serie da reingesteckt. Ach ja? Na, das ist ja auch, na, das ist ja auch wirklich der richtige Vater in der genau. Serie. Genau. Aber ich weiß nicht... War das nicht auch so, dass der Schauspieler von ihrem Bruder irgendwie Paar 30 ist, obwohl er irgendwie einen 17-Jährigen spielt oder so? Das habe ich keine Ahnung. Wie hieß denn der überhaupt? Keine Ahnung. Oh, irgendwas mit O? Nee, keine Ahnung. Nee, die Serie war nicht ganz meins. Also Hannah Montana war... Also ich habe es auch eine Zeit lang irgendwie so ein, zwei Folgen mal geschaut, aber ja, jetzt auch nicht extrem verfolgt. Aber ich weiß zum Beispiel, dass der Christoph, der auch im Podcast schon öfters war, auch öfters mal die Serie geschaut hat. Weil was eigentlich so eine total jungsuntypische Serie ist, aber trotzdem hatte die irgendwie was, dass man mal reingeschaut hat. Wie gesagt, mein Vater hat es geguckt. Das ist komisch. Ich weiß. Komisch. Ich weiß. Eigentlich krass. Gab es die Serie eigentlich zuerst oder zuerst die singende Hannah Montana? Die singende, oder? Nee, die Serie. Die Serie gab es. Ich würde sagen, aus der Serie hat sich dann entwickelt, dass sie wirklich eine Gesangskarriere gemacht hat. Aber es ist eigentlich total krass, wie was man dort aufbauen kann. Und es gab ja dann auch wirklich Hannah Montana CDs und dann später Miley Cyrus CDs. Ja, und dann hat sie angefangen mit ihrem Bitch-Image, damit sie von Hannah Montana loskommt. Krass, wenn man mal sich die Serie anguckt und sie sich jetzt anschaut. Hm? Diese Verwandlung finde ich aber so. Aber ich muss sagen, ich finde sie jetzt eigentlich mit diesen kurzen blonden Haaren, das steht ihr wirklich gut, finde ich. Ich finde nur diese Bilder dann so krass, wenn sie auf der Bühne mit so einem riesigen, aufblasbaren Penis rum. Ja, oder so diese hässlichen so Leder und eigentlich keine BHs, sondern quasi immer nur diese Kleber-Dinger. Ja. Ich finde es auch unmöglich, wie sie rumläuft, aber ich finde an sich den Stil, den sie hat jetzt mit den blonden, kurzen Haaren, finde ich eigentlich ganz cool. Die Haare finde ich ganz cool, auch diese Haarknödel dann. Ja, wie so eine Giraffe. Ja, nee, aber es ist Wahnsinn, es ist halt einfach, die hat sich früher, konnte sie ja nicht, war ja dafür zu jung, nicht in der Lage, die Konsequenzen sich auszudenken, wenn sie mal erwachsen wird, nach der Serie. Das war halt... Die ist einfach auch zu früh ins Showbiz gekommen. Ja, definitiv viel zu früh. Ich finde, mit 13 muss das echt nicht sein. Siehst du ja auch mit Justin Bieber, was da mit solchen Leuten passiert. Baby. Oh, bitte aus dem Raum raus, Adam. Aber man hat es dann auf einmal im Kopf. Ja. Es reichen diese zwei Wörter und schon hat man Sinn. Verflucht, seist du. Ja. Ach Gott. Ja, es gibt von diesen Teenie-Stars gibt's kaum welche, die wirklich bodenständig bleiben. Und das ist traurig. Ja, weil die einfach zu früh damit konfrontiert werden. Die können damit gar nicht umgehen, weißt du? Die Miley Cyrus hat dann Millionen verdient damit. Mhm. Ja. Wie soll ein Kind mit Geld umgehen? Das geht doch nicht. Vor allem kannst du ja da noch nicht mehr richtig aufwachsen. Ja, und da finde ich diese Zeichentrickserien viel besser. Ja. Da gibt es keiner, der irgendwie davon in Mitleidenschaft gezogen wird. Außer Stephanie. Ja. Zeichentrickserie, was haben wir? Danny Phantom. Wer hat's geguckt? Ich. Ab und zu. Ich fand's cool. Diese Eltern waren doch Geisterjäger. Ja. Und hatten ja so ein Portal. Mhm. Und Danny ist da reingegangen und auf einmal ging's an. Und irgendwie hat sein Körper seine DNA transformiert. Ja, ist das nicht so ein Kurzschluss oder irgendwas? Ja, Kurzschluss. Genau. Und seine DNA ist eben mit denen von Geistern in Kontakt gekommen. Und dann ist er selber ein Geist geworden. Und er ist zu Danny Phantom geworden. Ja, und er... jagt halt andere Geister. Und kann durch Wände gehen. Und kann ganz doll ins Gesicht hauen von anderen. Oh, ich bin der Kistengeist. Der konnte sich auch, unsichtbar konnte sich auch machen. Hab ich gerade gesagt. Ja, wieso Kistengeist? Da gab es diesen einen Bösen, der immer der Kistengeist war. Also böse. Der Running Gag. Ja, das war der Kistengeist. Ach so. Und der hatte doch zwei Kumpel. das eine Mädel. Tussi und ein Junge, ja. Keine Tussi, das war so eine Gothic-Tante. Ja, so und schwarze der Haare, weiß. Das war, nein, war glaube ich, so ein Schwarz. Nein, das war die Freundin. Echt? Freundin, ja. Sie sind dann zusammengekommen. Echt? Ja, später. War das eine Gothic-Tante? Ja, ja. Das war so eine, mit Springerstiefeln, dunkle Haare. Ja. Echt? Und immer so. Und der andere Typ hatte doch so ein komisches, so ein Cabby, so diese Dinger, wo der Schirm vorne mit eingenäht ist, ne? Und hatte eben so farbige Haut, eine Brille. Ja. Der war auch so ein bisschen nerdig, jetzt weiß oder? Ich, wer das ist. Jetzt habe ich ein Bild wieder von dem Typen auf jeden Fall. Ja, genau. Und das ging eigentlich immer nur Monster of the Week. Also er musste immer jemanden, irgendeinen Geist beseitigen. Ich musste der die nicht sogar ins Portal rein? Ja, der hat so eine Thermoskanne. Genau, so eine Thermoskanne hatte der. Ja. Und dann musste er die heimbringen und dann haben die Eltern immer so einen Detektor gehabt und haben gemerkt, dass ein Geist da ist und dann musste er... Ja. Ganz spooky. Aber habe ich auch gern mal geschaut. Wir sind immer noch bei Zeichentrickserien. Jetzt was ungefähr in die Riege fällt wie Oggi und die Kakerlaken oder Biberbrüder, das habe ich zu der Zeit alle geschaut. Cat and Dog oder Cat Dog. Kennt ihr das? Hab ich nicht geguckt, nee, keine Ahnung. Das war irgendwie total gruselig, weil das war ja dieses eine Wesen, was zur Hälfte Katze und zur Hälfte Hund war. Jo. Warum haben sie nie erklärt, oder? Vor allem frage ich mich, wo da der Ausgang war, ganz ehrlich. Das wird nicht hinterfragt. Die Katze hat immer so Haarbälle ausgekotzt. Ja. Okay. Vielleicht also war was anderes dabei. Okay. Im Grunde genommen war es ja einfach nur ein halber Hund und eine halbe Katze, die in Mitte des Torsos aneinander gebunden waren. Und die diesen Torso hunderte Meter lang strecken konnten. Und das war eigentlich so mit die Prämisse der Serie. Welche Fabiana Farbe? Guckt gerade so gelb-braun. Ja. Mit Punkten. Ja. Mit Punkten, ja, okay, gut, dann kenne ich es wirklich nicht. Aber dieses Haus, das war entweder ein Fisch, ein toter Fisch oder ein Hundeknochen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Und in oder Haus, beides. Beides, ich glaube, es war beides. Und in dem Haus hat so eine Maus gewohnt, so eine blaue Maus, die irgendwie immer die ganze Zeit die Verwaltung gespielt hat, so wie mit Rechnungen. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Oh, Sandra, es tut mir leid, Fabiana. Nee, also ich kann es wirklich nicht. Nee, wo lief denn das? Du bei der Stunde? Nickelodeon. Ah, Nick. Ja, Nick habe ich so früh noch nie geguckt. Ich kam erst später zu Nick. Es kam wirklich früh, also am Morgen dann oder nachts. Ja, morgens habe ich sowieso keinen Fernsehen geguckt. Tja, ich habe die ganze Nacht durchgeguckt. Ja. Wir haben jetzt nur noch ganz wenige Serien, um es zum Ende zu bringen. Die spreche ich jetzt an. Als erstes, wo ich denke, dass wir nicht so viel dazu sagen können, ist Digimon. Wenig. Quasi nur gar nicht, worum es geht. So ähnlich ist es wie Pokémon. Ja, das ist im Grunde genommen ein Pokémon-Klon. Es ist wie Pokémon, nur dämlicher. Ja. Warum dämlicher? Ich habe niemals verstanden, diese Evolution, diese wie heißt das? Digimotion oder so. Nee, Digilution? Irgendwie so. Also, diese Digitieren. Diese Digitation. Digitation. Ich habe das nie verstanden. Aus einem Digimon können 20 verschiedene andere digitieren. Und ich habe das aber jedenfalls Freundschaft und Zuverlässigkeit Digi-Digi. Und Digi-Digi, genau. Und ja, genau wie Pokémon, nur mit Digimon und billiger und nicht so cool. Ich fand diese Designs irgendwie dämlich. Also zum Teil war es irgendwie... Waren aber teilweise brutaler als Pokémon. So. Pokémon war niedlicher, ja. Jetzt zum Beispiel ein Viech hatte eine Bazooka als Hand... Aber die werden jetzt, das wird ja jetzt rebootet. Jetzt gibt's eine Serie, wo die Hauptcharaktere älter sind. Mit den gleichen, die spielt sozusagen später, die kommt jetzt. Also ich hab's nicht verfolgt, aber ich weiß, dass da jetzt irgendwie was Neues kommt. Okay. So, die vorletzte Serie, die ich hier stehen habe, ist Dora. Dora in Boots! Eigentlich ist Dora ja eine amerikanische Sendung, um den amerikanischen Kindern Spanisch beizubringen. Und in Deutschland wurde es einfach übersetzt, okay, wir machen anstatt aus dem Englisch machen wir Deutsch und aus dem Spanisch machen wir Englisch. Ja. Theoretisch kein schlechtes Konzept, aber ich fand's... Swiffer, no Swiffing. Oder was, Swiffer? Swiper, nicht oh, Swiper. Oh mein Gott. Ja, Swiffer ist der andere, ist der Wischer, aber keine Werbung, Anna. Dann war Swiper. Und Maps. Map. Die Karte. Ich heiß Map. Map heißt Karte. Ich fand es einfach nur so lustig, wenn man einfach so still davor saß und dafür gelobt wurde. Ja. Ja. Das war so ein Computerspiel eigentlich, oder? Wie kannst du mit so einem Mausfall? Also das ist quasi aus der Sicht von jemandem, der das Computerspiel spielt. Man kommt sich aber einfach verarscht vor. Wo ist Swiper? Rechts hinter dir. Wo ist Swiper? Ich sagte schon, rechts hinter oder dir. Oder da gibt's auch so ein Bild, da steht sie mitten im Wasser. Wo ist das Wasser? Mädel! Da fallen gerade jetzt noch mehr Kinderserien ein, zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob es Blue hieß oder sowas. Blues and Clues. Ja, Blues and Clues. Der Hund? Das war cool. Das war so schön. Die war richtig cool. Das war einfach eine... Der Typ hatte der nicht grüne Hose oder irgendwie so? Keine Ahnung. Nee, grünes T-Shirt. Grünes T-Shirt. Geringelt aber. Ja. Und hatte diesen blauen Hund und es ging immer darum, irgendein Mysterium, Rätsel und er musste die lösen. Ich glaube, wir hatten das in der letzten Folge. Ich glaube, wir haben es... Richtig angesprochen, groß? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben es nur mal kurz erwähnt oder so. Aber wegen Salz und Pfeffer und Zimt? Das kann sein. Mhm. Zimt war die Kleine, ne? Das ist das Kind von denen. Kennt ihr noch, weil wir gerade bei drei Namen sind, was ist was? Mit dem Ausrufezeichen, dem Fragezeichen. Das war auch wieder so eine Wissenssendung. Die war aber auch cool. Der da war das Fragezeichen der weibliche rot, also die weibliche rot. Ja. Das Ausrufezeichen war der ängstliche Mann. Und blau. Das gelbe, der Punkt. Der Punkt, wie hieß der? Quentin. Genau, und der hat nur immer irgendwelche Pieplaute gemacht oder so. Ach, ich dachte, das wäre eine Zitrone. Nee, das war ein Punkt. Du hast ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen und eine Zitrone. Aber der war so gelb und ja, rund. Und ja, was mir, weil du gerade ja eben die letzte Folge angesprochen hast, da hatten wir kurz über Adventure Time geredet. Ich habe jetzt auch letztens nochmal 3-4 Folgen Adventure Time geschaut, weil, ich weiß gar nicht wer, manche, wir haben gesagt, dass die teilweise irgendwie komisch wäre, die Serie. Sandra zeigt auf sich. Und ich habe sie mir noch angeguckt und die ist teilweise, also ist schon verständlich, warum eher Erwachsene die schauen, aber ja, die erzählt halt irgendwelche Kindergeschichten, ist auch nicht so lang, ich fand sie jetzt auch nicht besonders überragend, aber irgendwie die Sache ist ganz lustig, teilweise ist es extrem creepy, wo ich mir denke, was das soll ursprünglich für Kinder sein. Aber ja, kann ich jetzt, trotz obwohl ich die Serie jetzt gesehen habe, nicht viel weiter drüber reden, weil ich es jetzt nicht überwältigend fand. Und die Serie, mit der ich jetzt schließen möchte, sind die Simpsons, da das sozusagen die letzte Serie war, mit der ich sozusagen meine Kindheitsserien beendet habe. Das war die ich angefangen habe irgendwann zu schauen und wo ich angefangen habe, die zu schauen, sind so langsam die anderen Kindheitsserien weggebrochen. Aber Simpsons würde ich persönlich jetzt nicht als Kinderserie bezeichnen. Nein, aber das war so eben, wie schon gesagt, meine Übergangsserie. Übergang, deine Jugendserie. Da haben wir jetzt angefangen, deswegen möchte ich jetzt damit mit Simpsons enden. Und was, also möchtet ihr noch was zu den Simpsons sagen? Ich hab's gehasst. Du hast es immer noch skizziert. Aber ich glaube nicht mehr lang. Irgendwie gibt es Probleme mit den Sprechern, dass die nicht mehr lang mitmachen. Der Sprecher von Homer, da habe ich meinen riesen Respekt vor, das zu sprechen. Der ist ewig alt, ja. Aber ich finde persönlich, die Simpsons bin ich auch kein großer Fan von. Ich finde es... Meine Eltern haben mir es immer verboten zu gucken. Meine auch. Es ist aber auch dumm. Meine haben mir es verboten und irgendwann habe ich dann... Also als ich dann ein eigenes Zimmer habe ich dann angefangen es zu schauen und... Wie rebellisch von dir. Aber der Vater, der wirkt seinen Sohn. Ja. Was ist aber denn eigentlich das? Ist sie nicht... Ich finde, die ist auch ein bisschen schlechter geworden mit der Zeit. Wie sie ist. Die alten Folgen sind teilweise noch cooler. Jetzt kann man immer... Die heutigen haben fast immer das gleiche Schemata, was man irgendwie merkt. Irgendwie am Anfang passiert was. Man denkt, da geht die Story los. Geht. Und dann passiert erst bei dieser Sache, die sich entwickelt, was dann zur langen Story führt. Also dass diese erste Geschichtslinie fängt an und daraus entspringt dann die richtige Geschichte. Und so geht das dann immer. Aber ja, auf jeden Fall, ich finde, zumindest ich weiß auch nicht, das ist voll mit schlimmen Dingen. Der säuft und fährt betrunken Auto. Der wirkt seinen Sohn. Das Baby erschießt jemanden. Ne, erschießt ihn an. Er stirbt also, nicht. Ja, aber trotzdem, was ist denn das für eine Kinderserie? Das kann man doch keinen Kindern zeigen. Ja, aber man darf es ja nicht so extrem brutal darstellen. Es ist halt eine... Itchy und Scratchy. Ja, ich wollte sagen, eine Maus und eine Katze, die sich töten. Aber das ist ja eine Parodie auf Tom und Jerry. Ja, aber die töten sich auf brutalste Weise und die Kinder machen eigentlich tötet können. Ja, eigentlich tötet ja nur Itchy, Scratchy. Scratchy, Itchy. Keine Ahnung. Ja, aber jetzt ganz ehrlich, was ist denn der Unterschied zwischen Family Guy und... Simpsons jetzt von Seth der MacFarlane. Ich verstehe den Insider nicht. Nein, Seth MacFarlane ist der Macher von so, Family genau. Guy. Und am Anfang fand ich Family Guy auch besser als Simpsons. Aber dann hat sich Family Guy ausgeleiert und jetzt ist American Dad das Gute. American Dad ist das mit dem Goldfisch? Ja, und Klaus, mit Klaus. Finde ich geil. Und mal sehen, wann sich American Dad ausleiert, dann kommt dann, ja, da gibt's doch auch schon von Cleveland, gibt's auch eine Cleveland-Show, die sozusagen, der Schwarze aus American Dad hat jetzt eine eigene Show, die ist aber, glaube ich, in Deutschland noch nicht mal raus. Okay. Mit einem Bären und einer Frau und seinem Kind. Aber jetzt mal ehrlich, kennst du die Family Guy-Folge mit Red Bull, wo Peter Red Bull trinkt? Nee. Das ist mega doch, lustig. Doch, wo der die ganze Zeit so wackelt. Ja. Und wo dann eine Kuh melkt so drrr, und dann brennt das Euter von der Kuh. Und dann mischt er sich sein eigenes Red Bull und kippt dort Kerosin rein. Und dann sagt der Hund so, nein Mann, das Kerosin, das tötet dich. Nein, Kerosin ist Treibstoff. Red Bull ist Treibstoff. Kerosin ist Red Bull. Aber es tut mir leid, dass ich dich so euphorisch beenden muss, aber das führt dann vielleicht in irgendwann mal kommenden nächsten Podcast, der dann nämlich heißt Teenager-Serien oder im Allgemeinen einfach Serien. Und ich fand es schön, dass wir jetzt die Liste wirklich komplett zu Ende gemacht haben. Wir haben wahrscheinlich allerhand Serien vergessen und nur die Hälfte überhaupt besprochen, die existiert. Also die existiert wahrscheinlich nur ein Bruchteil. Mhm. Aber das sind so die wichtigsten, die uns beschäftigt haben. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, was zu sagen, wenn ihr möchtet. Fabiana, deine Beschreibung von diesem Red Bull, das war gerade sehr bestimmt. Gern geschehen. Ich würde jetzt mit meinem Kommentar, glaube ich, nur die Stimmung runterreißen. Sag's. Ich glaube, Annelie hätte der Podcast sehr gefallen. Ja, ich denke es auch. Na gut. Ich war der Adam. Ich bin Sophie. Ich war die Sandra. Ich bin immer noch die Fabi. Okay, das war's mit dem Pokala Podcast. Falls ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, pokala@gmx.de, pokala mit C. Oder uns gibt's auch auf Twitter und auf Facebook. Schaut einfach mal rein. Das war's für heute. Tschüss. Tschüss. Was ist das überhaupt? Das ist wahrscheinlich mein Vater. So. Der das Dach nagelt. Das ist ja schon versaut.